Bitte schön. Okay. Hallo, Lale ist mein Name. Ich bin eine der Stationärzte und heute bin ich für Sie zuständig. Jetzt würde ich dieses Anamnese-Gespräch durchführen, wenn Sie damit einverstanden sind. Ja, natürlich. Und jetzt werde ich ein paar Fragen zu Ihren Personen stellen. Danach sprechen wir sofort über Ihre aktuellen Beschwerden. Okay. Und, wie war Ihr Name? Mein Name ist Magdalena Schmidt. Magdalena Schmidt. Schmidt mit Doppel-T am Ende. Doppel-T am Ende, okay. Und S-C-H-M-I? Genau. S-C-H-M-I-Doppel-T. Doppel-T, okay. Frau Schmidt, wie alt sind Sie? Ja, noch bin ich 56. Im Juni werde ich 57. Und wann sind Sie genau geboren? Am 11.06.66. Und wie groß sind Sie? 1,68 Meter. 68. Wie viel wiegen Sie? Ja, ich wiege 79 Kilo. 79 Kilo. Okay. Und was führt Sie zu uns? Warum wurde der Arzt aufgesucht? Ja, wissen Sie, mein rechter Arm, der ist mit einmal so geschwollen und der tut mir auch weh. Und ich habe so das Gefühl, so als ob der spannt, ja, als ob der wirklich auch ein bisschen dicker ist und als ob der so prall ist und sich auch ein bisschen warm und schmerzhaft anfühlt. Und da habe ich gedacht, das ist mir so unheimlich, da komme ich jetzt doch mal zu Ihnen. Okay, und seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ja, das hat langsam angefangen, habe ich gedacht, na gut, vielleicht ein bisschen Muskelkater, ein bisschen viel im Garten gearbeitet oder so, aber das wird gar nicht besser, sondern eher schlimmer. Es wird immer schlimmer. Und wenn Sie genau etwas sagen wollten, ja, seit ein paar Wochen oder? Nein, seit einigen Tagen. Seit einigen Tagen. Seit einigen Tagen. Okay. Und Sie haben eine Gartenarbeit gemacht und danach diese Beschwerden angefangen, wenn ich nicht falsch verstanden habe. Ja. Ben senin için tam uzanacakken elimi yeniden böyle yastım. Ben senin için. Und haben Sie sich verletzt bei der Gartenarbeit? Nein, ich habe mich nicht verletzt. Nein. Und mit einmal wird der Arm aber so rot und warm und tut weh und es wird eben, ich kann den auch gar nicht mehr jetzt gut bewegen. Also das fühlt sich irgendwie gar nicht gut an und deswegen habe ich gedacht, muss ich dringend mal zu Ihnen kommen. Und diese Schmerzen, strahlen sie irgendwo hinaus? Nee, das ist eigentlich auf den Arm beschränkt, ja. Und vertreten Sie auf beim Bewegen oder in Ruhe auch haben Sie Schmerzen? Nein, Sie sind eigentlich auch in Ruhe da. Vor allen Dingen dieses Schwellungsgefühl, dieses Spannungsgefühl ist auch in Ruhe da. Ich habe das Gefühl, dass der Arm schwer ist, dass ich den also, dass der wie so eine pralle Wurst ist. Und Herr Oberarm oder Unterarm? Eher der Oberarm. Oberarm. Eher der Oberarm. Liegt die Schwellung herum um die Schultergelenk oder? Ich denke eher Oberarm und das reicht dann runter bis in den Unterarm. Aber Schwerpunkt würde ich sagen, ist im Oberarm. Okay. Da ist ja auch mehr so weiches Gewebe, ne? Und ist schon der Haut ist ein bisschen, haben Sie schon Verfärbung gemacht? Ist es schon gerötet? Ja, es oder? Ist ein bisschen rötlich und ebenso stramm. Und beim Berühren, ja, es ist sehr schmerzhaft. Dann tut es auch weh, ja, klar. Ja, ich schlafe auch nachts nicht gut, weil das natürlich, wenn ich da drauf liege oder so, das geht nicht gut. Und wenn ich mich dann umdrehe, dann geht es wieder. Aber eigentlich brauche ich so ein Kissen, um den Arm da richtig hinzulegen. Ja, fühlen Sie sich auch muskelschwächer oder kribbeln oder Gefühllosigkeit? Nee, kribbeln tut es eigentlich nicht. Kribbeln tut es nicht. Würde ich nicht sagen, nee. Und haben Sie auch keine Muskelschwäche in diesem Arm? Ja, ich bewege den jetzt halt nicht, weil es weh tut. So. Ich schone den jetzt. Okay, und bei den Händen, die sind ein bisschen kalter geworden, oder können Sie so die sagen? Die Hände sind nicht, nee, kälter würde ich sagen, sind die nicht, nee. Okay. Aber mir ist aufgefallen, dass die Ringe auch ein bisschen enger sitzen, ne? Also ich kriege die Ringe nicht runter. Okay. Und dieser rechte Arm ist schon, haben Sie schon überwärmt gesagt? Haben Sie schon Ihre Fieber schon gemessen? Fieber habe ich nicht gemessen, nee. Glaub nicht, dass ich Fieber habe, so, nee. Nur der Arm fühlt sich ein bisschen heiß an. Okay. Und haben Sie schon in den letzten Zeit ungewöhnt ab oder zugenommen? Ja, ich habe ein bisschen zugenommen in letzter Zeit. So 2 Kilo im letzten halben Jahr. Aber ein bisschen schwankt das Gewicht ja immer. Okay. Und wie ist Ihre Appetit? Oh, meistens ist der ganz gut. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen beim Wasserlassen? Nee, eigentlich nicht. Nachtschweiß oder? Nee, schwitzen tue ich nicht nachts. Nee. Haben Sie Schlafstörung? Nein, also jetzt habe ich nicht gut geschlafen, weil mir der Arm wehgetan hat, aber ansonsten kann ich wohl schlafen. Okay. Und ja, haben Sie schon mal ähnliche Beschwerden gehabt? Nein. Okay. Haben Sie bei dieser Gartenarbeit irgendwie Insektenstich gemerkt? Nein, es ist ja Winter. Nee, jetzt kommen ich habe keinen Stich bemerkt, habe mich eigentlich auch nicht verletzt. Vielleicht ein bisschen mehr angestrengt. Jetzt hat man ja lange nichts gemacht im Garten. Und jetzt hat man halt ein bisschen mehr mal den Arm bewegt, was man sonst nicht macht. Okay. Und leiden Sie unter Morgensteifigkeit bei den Gelenken oder so? Oder haben nein, Sie normalerweise haben Sie, nicht. Nein, nein. Haben Sie Rheuma oder? Nee, Rheuma ist nicht bekannt, nee. Und leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ja, also ich habe ein bisschen hohen Blutdruck und ich habe auch ein bisschen erhöhte Blutfettwerte. Aber was eben vielleicht wichtig ist, ich hatte ist jetzt schon 14 Jahre her, hatte ich eine Brustoperation. Und weswegen? Wegen Brustkrebs. Wegen der Brustkrebs, Okay. Und ich bin damals halt behandelt worden, aber das gilt jetzt als ausgeheilt. Das war aber vor 14 Jahren. Vor 14 Jahren, Und wissen Sie, welche Brustkrebs haben Sie? Na, ich weiß nur, dass da operiert worden ist und ganz kurz bestrahlt worden, aber sonst nichts. Und Krebsnachsorgeuntersuchungen haben Sie da schon? Da gehe ich immer hin, ja, ja, klar. Und wann war Ihre letzte Kontrolle? Oh, ja, die liegt jetzt ein bisschen zurück. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Fast ein Jahr her. Und ja, war damals alles in Ordnung? Eigentlich war alles in Ordnung, ja, ja. Und jetzt haben Sie aktuell Beschwerden bei der Brust? Der ist ja nicht mehr da, also nee. Gerötet irgendwie Schwellung oder so eine? Nee, eine Schwellung habe ich da jetzt nicht, der Arm ist geschwollen. Okay. Und nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, also ich nehme, wegen des Blutdrucks nehme ich halt was. Dann nehme ich Concor 5 eine morgens und dann nehme ich noch Diovan 160 eine morgens. 160. Und dann habe ich noch ein Bedarfsmedikament, also wenn ich im Frühling Heuschnupfen habe, also so Pollenallergie, dann nehme ich Cetirizin. Bei Bedarf. Okay. Und ja, diese Brust-OP, welche Seite war das? Die rechte Seite. Die gleiche Seite. Okay. Und ja, das war einzige Operation oder sind Sie schon wieder operiert worden? Ich habe im letzten Jahr habe ich rechts eine neue Hüfte bekommen und ja, das ist jetzt schon 4 Jahre her. Da hatte ich eine Myom-Operation, also eine Uterus-Operation wegen Myom. Und ja, ist ganze Uterus schon entfernt gewärmt? Schon ganz entfernt? Nee, die haben nur das Myom entfernt. Okay. Okay. Und das war letztes Jahr? Nee, das ist schon 4 Jahre her. Das ist 4 Jahre. Letztes Jahr war die Hüftoperation. Und ja, das ist ja schon Hüfteprothese schon, haben Sie schon bekommen. Genau, ja. Okay. Das war rechte Seite oder linke Seite? Rechte Seite, ja. Rechte Seite. Haben Sie Schaut Allergie? Die rechte Seite zu sein, ja. Schade. haben Sie Allergie? Ja, also ich habe so ein bisschen so Heuschnupfen. Also, halt, ne? Gegen Pollen oder? Gegen Pollen, ja. Okay. Rauchen Sie? Nee, geraucht habe ich zum Glück nie. Trinken Sie Alkohol? Ach, hin und wieder mal. Also ja, wenn es was zu feiern gibt oder mal ein Glas Wein oder im Sommer, wenn es warm ist, mal eine Flasche Bier, aber wirklich nicht regelmäßig. Und bitte dieser Frage nicht nehmen Sie persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Mit Drogen? Nein, mit Drogen habe ich nur wirklich keine Erfahrung. Nein. Okay. Und sind Ihre Eltern noch am Leben? Mein Vater ist sehr früh gestorben. Der hatte ganz früh einen Herzinfarkt. Aber meine Mutter lebt noch und die ist eigentlich ganz gesund. Ja, von der habe ich wohl diese Hüftprobleme geerbt. Die hat auch schon relativ in frühen Jahren ein neues Hüftgelenk bekommen. Und die hat auch ein bisschen hohen Blutdruck. Und haben Sie Geschwister? Ich habe Geschwister, ja, mein Bruder. Der ist auch nicht gesund. Der hatte vor 4 Jahren einen Herzinfarkt. Und den hat er eigentlich ganz gut überstanden. Der ist gut behandelt worden. Und bei meiner Schwester, da hat man tatsächlich vor einem Jahr auch Brustkrebs festgestellt. Und die ist noch in der Behandlung. Ja, arbeiten Sie noch? Ja, ich bin Reiseverkehrskauffrau und arbeite jetzt nicht mehr Vollzeit, aber so 20 Stunden in der Woche mache ich noch. Okay. Und sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe sogar schon Enkelkinder. Also ich habe einen Sohn und zwei Töchter und drei Enkelkinder. Die Familie Und wird immer größer. ja, alle sind gesund? Die sind alle gesund, ja. Also, Wollen wir auch hoffen, dass das so bleibt. ja, hoffen wir auch. Und ja, leben Sie alleine oder mit Ihrem Nein, ich lebe Mann? mit meinem Mann natürlich. Okay. Die Kinder sind schon aus dem Haus. Okay. Und ja, leiden Sie unter Stress oder wie? Stress? Ach nö, nicht wirklich. Treiben Sie Die oder Arbeit üben Sie macht mir sich? Spaß und mein Mann macht mir auch keinen Ärger, also das Ja, geht. das ist sehr gut. Und treiben Sie regelmäßig Sport? Da müsste ich jetzt lügen. Also so regelmäßig Sport mache ich nicht. Ich nehme das zwar immer wieder vor, Gymnastik zu machen und ja, auch mal wieder mehr Fahrrad zu fahren. Aber ich mache halt ein bisschen Gartenarbeit und jetzt im Sommer, wenn das Wetter besser wird, dann fahre ich auch wieder mehr mit dem Fahrrad. Okay. Und eine Frage für diese ja, Brustoperation. Und bei diesem Operation ist Ihre ja, Lymphknoten beim rechten Seite ist schon auch entfernt oder die bleiben noch weiter dort? Die sind auf alle Fälle, also da hat man was untersucht, das weiß ich. Die hat man untersucht. Okay, aber bei dieser Operation ist die ja, Lymphknoten noch nicht entfernt. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob die entfernt worden sind oder ob man die nur untersucht hat. Aber ich denke mal, die hat man rausgenommen, wahrscheinlich. Weiß ich aber nicht genau. Okay, dann untersuchen wir das auch. Okay, Frau Schmidt. Ich habe schon alle meine Fragen gestellt. Und Ja. so, wenn Sie etwas fragen möchten, ja, kann ich gerne antworten. Ja, ich möchte natürlich jetzt wissen, wieso ist der Arm mit einmal so dick und was kann man dagegen machen? Ne? Das kann ja so nicht bleiben. Okay. Ja, ich habe eine Verdacht darauf, aber ja, das zu sprechen ist ein bisschen früh. Erst ja, machen wir die körperliche Untersuchung, dann ja, Laboruntersuchung und wieder mindestens Ultraschall und wieder diese Brustkontrolle sollen wir ja auch durchführen. Dann können wir ausführlich sprechen, aber eine ja, Lymphgefäßeverschluss kann auch in Frage kommen bei diesen Oh ja, Beschwerden. Und was kann man dann dagegen machen? Das sehen wir. Das Ja, viel, sehen viel, wir. viel, Okay, viel, gut. viel, viel, vielleicht die Therapie kann uns helfen. Okay. Dann können wir. Oder ja, wenn dieser Arm schon ja, entzündet ist, dann ja, können wir Antibiotherapie anfangen. Ah ja, okay. Gut. Wie geht's jetzt weiter? Und jetzt werde sie untersuchen, ja, und dann werde ich mit meiner Oberärztin sprechen, dann ja, können wir über alles wieder sprechen. Okay, gut, sehr gut. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ja, sind Sie vollständig geimpft, auch gegen Ah. Corona? Ja, natürlich bin ich geimpft, klar. Ja, bin ich gegen Corona geimpft. Gibt es einige Fragen? Schmerzintensität? Genau, hat er nicht gefragt. Die Schmerzen sind nicht so schlimm. Beschreibt sie mit 6 von 10. Was ist vor dem Grund steht Geschwellung oder Schmerzen? Das ist ja kombiniert. Es ist eine schmerzhafte Schwellung. Ja? Und Prellung. Keine Prellung. Wir haben gesagt, eine schmerzhafte Schwellung. Prall, Sie haben gesagt, nicht prall. Ja, ich habe gesagt, der Arm fühlt sich prall an. Ja? Prall an. Die Haut, was bedeutet prall, prall an? Wenn Sie einen Luftballon aufpumpen, ja, dann ist der erst schlapp. Und wenn Sie da Luft reintun, dann ist der prall. Ja, oder ein Ball. Ja? Okay, ich. Ja, dann gibt er nicht mehr nach. Okay. Ja? Dagegen nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Nee, sie hat noch nichts eingenommen. Sie haben gesagt, dass sie habe eine Geschwulung im Oberarm, aber könnte Sie mir etwas genauer beschreiben, wo befindet diese Beschwulung? Unter der Achselhöhle oder vor der Seite von diesem Oberarm? Oder also sie merkt das, dass der ganze Oberarm rundherum geschwollen ist. Sie beschreibt nicht dezidiert eine Schwellung in der Achselhöhle. Okay, danke schön. Das wäre sicherlich was man dann jetzt in der körperlichen Untersuchung nachziehen müsste, ne? Dass man dann genau guckt, wo die Schwellung lokalisiert ist, ne? Haben Sie bemerkt, dass es eine offene Wunde oder Abschürfungen gibt? Hat er gefragt, habe ich gesagt, nö, ich habe mich nicht verletzt. Ja? Und ich habe nichts gesehen, aber auch da, klar, muss er natürlich gucken. Ne? Und zwar eben auch an so Geschichten, Sie kennen das vielleicht, so trockene Stellen zwischen den Fingern. Ja? Mhm. Oder eben ganz kleine Verletzungen an den Händen, wäre bei Gartenarbeit nicht ungewöhnlich. Ne? Mhm. Oder auch im Nagelbett, dass man da irgendwie sowas hat. Ne? Das sind oft so Verletzungen, die einem gar nicht bewusst sind. Da muss man sehr genau gucken dann. Ne? Mhm. Ihre Arzt, Frau. Nochmal, Dr. Sie haben gesagt, dass Sie einen Ring getragen, ne? Ja. Hören Sie mich? Ja, also ich trage Ringe und die passen. Also Sie haben gesagt, dass Sie einen Ring getragen, also die betroffene Hand, ne, das steht. Ja. Dann hat Ihre Frau das nicht gesagt, dass Sie die Hände müssen Sie beachten. Das ist doch schon so lange her. Normalerweise die betroffene Seite. Also das ist schon so lange her. Ne, da habe ich die, erst habe ich die nicht getragen, aber jetzt habe ich die dann wieder aufgesetzt. Sie passten ja wieder. Ja. Okay. Können wir anfangen, Arzt als Geschippe? Okay, ja. Mhm. Okay. Hallo Frau Weizen, ich habe heute eine Patientin aufgenommen. Aha. Ja. Und wenn Sie Zeit haben, würde ich gerne vorstellen. Ja. Haben Sie die schon stationär aufgenommen? Noch nicht, aber ich würde das empfehlen. Okay, dann schauen wir mal. Was ist denn, wen haben Sie denn gesehen? Frau Schmidt, 56-jähriger Patienten. Ich stellte bei uns vor wegen der Schwellung an den rechten Oberarm und berichtet sie über die rechten Oberarm ein bisschen schmerzhafter geworden ist und ein bisschen fühlt sie diese Extremität, oberen Extremität ein bisschen überwärmt und gerötet. Mhm. Und sie ist jetzt, sie ist vor 14 Jahren wegen einer Mammakarzinom schon operiert worden, in der gleichen Seite, Mammakarzinom. Und ob die auch die Lymphknoten, Achsellymphknoten bei diesen Operationen entfernt ist, weiß sie genau nicht. Mhm. So die Beschwerden ja besteht seit ein paar Tagen nach einem Gartenarbeit angefangen, berichtet sie. Ja, in den letzten 6 Monaten hat sie 2 Kilogramm zugenommen. Ansonsten, ja, vegetative Anamnese ist unauffällig und sie leidet an einer arteriellen Hypertonie und ja, Hypercholesterinämie und ja, regelmäßige Medikamente, Kronka 5 Milligramm. Einen Morgen und Diovan 160 Milligramm, wieder einen Morgen und gegen Holzschnupfen bekommt sie bei Bedarf Cetirizin. Mhm. Und einmal vor einem, letztes Jahr oder vor einem Jahr eine Hüft-Tap-Rates-Operation wurde durchgeführt bei, bei ihr. Und Myomectomie auch vor 4 Jahren. Und ja, er trinke gelegentlich Alkohol, ansonsten. Sie trinke gelegentlich Alkohol, ansonsten, ja, Nutzenanamnese. Er gab keine Auffälligkeit. Und ja, Prognose bei ihr schon bekannt. Bei der Familienanamnese, ja, ihr Vater ist schon in jüngerem Alter wegen einem Myokardinfarktus gestorben und ja, ihre Mutter ist schon gesund und nicht gesund eigentlich, leidet an arterieller Hypertonie und eine, ja, wieder Hüft-Tap-Operation wurde auch durchgeführt bei ihrer Mama. Bei der Mutter, okay. Und sie arbeitet als Reiseverkäuferkauffrau und eigentlich, ja, sie hat keine stressige Arbeit und in dem sozialen Bereich kann ich nichts ja, Auffälligkeit berichten. Okay, und bei der Bruder ist schon einmal Myokardinfarktus schon vor 4 Jahren bekannt und ihre Schwester auch vor einem Jahr eine Mammakarzinom ist schon diagnostiziert. Ah und, ja, okay. Eigentlich, ja, Tumornachsorgeuntersuchungen regelmäßig bis letztes Jahr durchgeführt. Und letzte Untersuchung war auch unauffällig bei Frau Schmidt. Aber ja, kann auch, ich denke auch eine ja, rezidive Mammakarzinom als Verdacht diagnostisch mit ja, Lymphknoten befreit. Mhm. Aber ja. Was könnte denn alternativ sein? Ja, nach der Gartenarbeit hat die Beschwerden angefangen und so, ja, vielleicht Lymphangitis kann auch in Frage kommen oder eine, was noch? Oder ja, Muskelverletzungen oder so eine Erysipel auch kann sein. Ja, genau. Gut, hat sie was von Verletzungen gesagt? Nein. Sie hat keine Verletzung berichtet. Okay, ja. Was machen Sie denn jetzt diagnostisch mit ihr? Diagnostisch, ja, jetzt will ich körperlich untersuchen, ob sie irgendwie ja, neurologische Auffälligkeit hat. Oder, nochmal, was für? Neurologische. Neurologische Auffälligkeit? Und oder so wie die, ja, wie, worauf, wie, was machen Sie denn bei der körperlichen Untersuchung jetzt zuallererst? Bevor Sie die neurologischen Sachen testen, erstmal gucken Sie doch. Ja, aha. Ja. Inspektion. Inspektion bei rechten Oberarm, rechten Extremitäten, wie die. Gucken Sie nur nach dem rechten Arm? Natürlich vergleiche ich mit den linken Arm. Also Umfangsmaße, ne? Umfangsmaße vergleichen, ja. Okay. Dann. Was machen Sie manuell? Manuell? Ja, Beweglichkeit untersuche ich und kann ich auch ja, ob die ob der Oberarm ist schon ja, richtig überwärmt ist, oder kann ich auch das kontrollieren? Auch, ach, das ist auch noch interessant. Ja, ja, okay. Pulse, ja, genau. Auch interessant, ja, Pulse soll ich auch, ja, abtasten. So, auch ja, Lymphknoten soll ich untersuchen. Bei darauf der Achsenbereich. Wollte ich auch. Genau, dass Sie nach den Lymphknoten gucken. Das war eigentlich meine Idee. Genau. Gut. Ja, und was machen Sie sonst weiter für Untersuchungen? Und ja, die betroffenen Mammakarzinom bei der rechten Seite. Und ich würde jetzt wieder diese Mama wieder untersuchen und ob irgendwie Schwellung oder eine Masse in diesem Mama ist schon vorhanden ist, soll ich prüfen. Ja, und was machen Sie da in der Hinsicht apparativ? Eine Mammographie würde ich. Ja, aber zunächst mal, was würde man erstmal wahrscheinlich doch für eine Untersuchung machen? Okay. So, allererst, ja, Blutuntersuchung, Blutabnahme. Ja, was untersuchen Sie denn im Blut? Okay. Ja, besonders für diesen Fall, kann ich sagen, ja, das fällt mir nicht ein, genau. Wie wäre es mit Dedimeren? Ja, natürlich. Okay, ja, kann das auch die Fati sein? Aha, natürlich. Jawohl! Das ist, ja, das ist eine ungewöhnliche Seite. Lokalisation, aber... Ja, aber ungewöhnliche Lokalisation, aber trotzdem, ja, kann in Frage kommen immer. Ja, und auch das Lymphödem kann man sonografisch sehen. Eine Ultraschalluntersuchung bei diesem Arm. Genau. Gut. Ja, also Dedimere und natürlich auch Entzündungsparameter. Ne? Würde man auf alle Fälle gucken. Und vielleicht auch noch vorsorglich gucken, ob die irgendwie niedrig ist mit dem HB oder so. Ne? Ja. Aber ja, vor allen Dingen eben Entzündungswerte und ich denke, Dedimere würde man machen, ne, um auszuschließen, dass die vielleicht eine Thrombose in dem Arm hat. Ja. Jo. Was Sie tatsächlich nicht gefragt haben, fällt mir dabei gerade ein, ob die hustet. Ja. Ne? Das wäre ja auch noch interessant im Zusammenhang mit Armvenenthrombose und Verdacht auf Lungenembolie. Das müsste man sicherlich auch noch nachfragen. Ja. Gut. Was habe ich noch? Also Sie untersuchen das Blut, Sie machen Ultraschall und was können Sie im Ultraschall feststellen? Auch Sie haben schon den Puls gemessen. Und auch können wir TVAT ausschließen. Ja, genau. Wir können gucken, ob die Venen frei sind. Ne? Venen frei. Ja. Ja. Und gut, und dann kommt als nächster Schritt, natürlich, wenn wir da also nichts finden, wäre wäre dann möglicherweise Mammographie oder ja, erforderlich. Ne? Dann, ja, dann würde man tippen, dass sie möglicherweise ein Rezidiv hat, meinen Sie? Ja, meine Rezidive. Ich meine nicht, weil die Symptome Schiprit nicht eine Metastase, sondern auch eine RCPL oder Phlegmone. Ja, also Symptome. Ja, aber da hätte man auch dann tatsächlich beim RCPL hätte man auch deutlich erhöhte Entzündungswerte. Ja, ja, aber wäre, für den so schnell einige Tage RCPL. Aber lange Zeit Lymphödem. Wir brauchen eine Schmerzintensität 6 RCPL ist wichtig. Aber Lymphödem keine. Ja, wobei, was es auch noch sein könnte, wäre eben praktisch, also das würde man aber natürlich im Ultraschall sehen. Also eine Phlebitis, eine Venenentzündung. Ja, Phlebitis. Mhm. Ja, das waren hier die Differentialdiagnosen, die hier angegeben waren. Phlebitis, Lymphödem, tiefe Armvenenthrombose, Erysipel. Wobei beim Erysipel wäre ja eben hochakut die Rötung festzustellen und man würde eigentlich auch irgendwo eine Eintrittspforte sehen müssen. Mhm. Ja? Und das ist natürlich was man bei der Inspektion sehr genau machen muss. Das weiß ich, also ich bin auch so ein Held bei der Gartenarbeit. Ja? Ich säbel mir da irgendwie immer was kaputt. auch wenn man Ärmel, also lange Ärmel hat, kann irgendwas pieksen, ja? Mhm. Und kann durch die Kleidung durchkommen, irgendein Ästchen oder eine Dorne. Was man gar nicht so bemerkt hat. Und das reicht ja oft schon. Ja? Das reicht oft schon, wenn man diesen vorgeschädigten Arm hat. Beziehungsweise, das ist halt die Geschichte, dass auch nach einem Mammakarzinom so ein Lymphödem bei starker Belastung kommen kann. Nach Jahren. Nachher. Ja? Ja, nach Jahren. Und also das ist gar nicht ausgeschlossen. Einmal auf dem Umweg über ein Erysipel, ja, dass dann das Ödem nachbleibt, aber es kann auch sein, dass einfach durch die akute Überlastung mit einmal ein Arm, an den man überhaupt nicht mehr gedacht hat, ja, also sie hat ja auch wieder ihre Ringe getragen, ja, also für sie war das eigentlich kein Thema mehr, der Brustkrebs war schon so lange weg, ja, hat sie nicht mehr so besonders gut aufgepasst. Ja, und dann hat sie eben den rechten Arm stark belastet. Kann sein, dass sie dadurch sich ein Lymphödem eingehandelt hat. Ja. Wäre nicht auszuschließen. Ne? Ja. Gut. Ja, wenn sich jetzt rausstellt, dass sie zum Beispiel eine Phlebitis hat oder möglicherweise sogar eine tiefe Armvenenthrombose, was wäre dann Therapie? Dann ist es therapeutisch, sollen wir eine Antikoagulation anfangen. Genau. Und was machen wir noch? Und ja, erst Kompressionstherapie soll ich auch einordnen. Genau. Ja, der Arm wickeln. Den Arm wickeln, genau. Mhm. Und langfristig eben unter Umständen Armstrumpf. Verordnen. Ne? Ja. Aber tatsächlich jetzt zunächst dann bandagieren und eben eine Antikoagulation einleiten mit Heparin und dann gegebenenfalls umstellen. Ja, und auch Armhochlagerung. Ja. Ja, ja. Das ist genau. Auch eine gute Idee. Ja. Und wenn es eine akute Entzündung ist, was würde man dann noch dazu machen? Ja, wenn eine akute Entzündung ist, ja, sollen wir auch eine Antibiotherapie anfangen. Ah ja, genau. Und ja. Was dann auch also sehr angenehm ist, ist Kühlung. Darf man zwar im Winter nicht dran denken, aber es ist so, ne? Mhm. Ja, auf alle Fälle Strumpf. Ja, würden wir sagen. Ja, Also erst bandagieren, dann muss der Strumpf ja angepasst werden. Ne, der muss ja auch so ein bisschen abgeschwollen sein, der Arm, damit der Strumpf dann nachher dauerhaft komprimiert. Ja? Und dann muss die eine Weile müsste sie makomarisiert werden, ja, und eben ihren Strumpf tragen. Mhm. Wie lange würden Sie sagen? Ja, bis zum 6 Monaten. Ja, sehr gut. Mhm. Okay. Ja, und ja. Und dann, das schreibt man anders, aber im Prinzip ist es richtig, Lymphdrainage, genau. Das wäre, wenn sie tatsächlich ein Lymphödem entwickelt hat. Ja, dann müsste man tatsächlich noch einmal checken, ob mit der Brust alles in Ordnung ist, ob da Lymphknoten, ob sich da was verschlechtert hat. Und wenn sie tatsächlich ein echtes Lymphödem hat in dem Arm, dann wäre Lymphdrainage angesagt, aber auch mit anschließender Kompression. Ganz wichtig. Ne? Und da gibt es auch eine Unterscheidung bei einer venösen Armschwellung. Würde man einen rundgestrickten Kompressionsstrumpf nehmen? Und wenn es ein Lymphödem wäre, würde man einen flachgestrickten Strumpf nehmen. Der hat dann eine Naht an irgendeiner Stelle. Aber dieses Material hält ein Lymphödem eben sehr viel besser zusammen. Also eine Mammakarzinom-Patientin mit einem Lymphödem post-OP, da macht man keinen rundgestrickten Strumpf, sondern macht einen flachgestrickten Strumpf, der eigentlich auch erst angepasst werden darf, wenn der Arm durch Lymphdrainage dünner geworden ist. Ja. Also man muss den erst abschwellen und über Bandagierung, und dann kann man den Strumpf ausmessen. Und wenn es ein venöses Problem ist, Phlebitis oder Thrombose, dann würde man einen rundgestrickten Kompressionsstrumpf nehmen. Mhm. Ja? Ja. Okay. Okay. Ja, Sie merken, das ist mein Lieblingsthema. Ja, das ist ja aber ja ein spannender Fall. Ja. Hat mich sehr gefreut. Das ist tatsächlich der Bereich, in dem ich viele Jahre gearbeitet habe. Zwar nur als Sekretärin, aber ich habe mit so vielen Patienten geredet und habe so viele Strumpfrezepte geschrieben, dass ich also, das ist einfach mein Leib- und Magenthema. Und ich merke das jetzt wieder, wenn ich davon erzähle, wie mir das am Herzen liegt. Ja, genau. Gut. Ich muss eben kurz sagen, Anamnese war schön. Und sprachlich machen Sie ein bisschen was, die Gefahr ist immer bei dem langen Einsatz. Sie stellte bei uns vor, sich vorstellen ist reflexiv. Also stellte sich bei uns vor. Sich bei uns vor. Ja. Und dann haben Sie manchmal in der Satzstellung ein bisschen Probleme. Zum Beispiel haben Sie gesagt, ob die Lymphknoten rausgemacht worden sind, weiß sie genau nicht. Ja? Also sie weiß es nicht genau. Ja, sie ist sich nicht ganz sicher. Ja? Also nicht sie weiß es genau nicht, sondern sie weiß es nicht genau. Ja, und aber ansonsten, also Missverständnisse in dem Sinne gab es eigentlich nicht. Es ist nur so, dass sie, ja, man merkt es eben, dass sie kein Muttersprachler sind, das ist klar, wäre ja auch ein Wunder. Ja, und sie machen manchmal die Satzstellung, das ist ja, einer der häufigsten. Ja, am Ende merke ich das, aber am Ende... Dann ist es raus. Aber es ist schon vorbei, ich habe schon das gesagt. Ja, okay. Der Klassiker ist eigentlich immer, dass im Hauptsatz das Verb an zweiter Stelle steht und im Nebensatz das Verb hinten steht. Das sind so die Sachen, das weiß man aus der Grammatik, ja, aber man macht es nicht. Ja? Wobei sehr viele Deutsche es auch nicht richtig machen. Wie oft sage ich einen falschen Satz, zum Beispiel einen Weil-Satz, ja? Da würde man ja auch, das ist ein Nebensatz, eine kausale Begründung. Was weiß ich, ich muss jetzt mal ein Beispiel suchen. Sie trägt ihre Ringe wieder, weil alles wieder gut war. Ja? Und was sagen wir? Sie trägt die Ringe wieder, weil alles war wieder gut. Das ist natürlich verkehrt. Machen wir aber so. Ja? Mhm. Auch wir Deutschen, wir machen genau diese gleichen Fehler. Ja? Ganz häufig ist diese Geschichte, zum Beispiel, wir machen gleich eine Untersuchung. Ja, das ist richtig. Wenn sie dann aber sagt, danach wir machen eine Untersuchung, ja, das ist verkehrt. Dann müssen sie sagen, danach machen wir, weil da vorne noch ein anderes Wort steht. Und das ist eigentlich auch so ein Klassiker, wo immer wieder Fehler passieren. Daran hört man, dass das jemand eben nicht hundertprozentig firm ist in der Sprache. Aber ein bisschen darf man das auch hören. Ja, ein bisschen ist auch charmant. Ja. Okay. Gut. Danke. Okay. Ja.